Der Samurai, so sagt man, hat einen doppelten Weg. Den des Pinsels und den des Schwerts. Das Geschäft geht schlecht. Liegt am Wetter. Dirk! Mein Liebling. Mein kleiner Mann. In der Klasse beten sie für mich. Weil ich schon über 200 Tage weg bin. Vollkommen weg vom Fenster. Ich habe am ganzen Körper wundgelegene Stellen und einen Kondomkatheter um mein Ding. Mom? Hört er uns? Ich befinde mich im Wachkoma. Ganz bestimmt hört er uns. Nicht wahr, mein Schatz? Franzchen nimmt seine Umgebung wieder in beschränktem Maße wahr. Er reagiert wieder auf Schmerz und akustische Reize. Gutes Zeichen. Auf Schmerz zu reagieren ist eindeutig ein Zeichen von Leben. Oh Gott, eine rauchen. Das darf man hier nicht. Sie hängen ewig um mein Bett herum. Paps, Mom, Dirk und Sam. Sie riechen nach Öl und billigem Tabak. Und haben es gerade mal geschafft, ihren Overall auszuziehen. Hermanns und Söhne. Abbrucharbeiten aller Art, die Familie alles Schrott. Wir verschrotten Autowracks, Fabrikanlagen, Werkzeugmaschinen und ab und zu eine Kneipeneinrichtung. Wenn mein Bruder Dirk mal wieder rot sieht. Sam! Meistens fluchen sie über das Wetter. Das alte Lied. Das Geschäft geht schlecht und das liegt am Wetter. Ganz egal, wie es gerade ist. Aber seit kurzem gibt es in Lomark noch etwas anderes. Seit ich mir eine Auszeit genommen habe, ist das Haus der Familie Mandag von einem Umzugslaster verwüstet worden. Und die Leute erschrecken sich zu Tode, weil es wieder mal irgendwo eine Mordsexplosion gibt. Das scheint alles mit einem Jungen zusammenzuhängen, der Joe Speedboat heißt. Er ist neu in Lomark. Und ich habe ihn noch nie gesehen. Er bastelt Bomben. Wer? Na, Joe Speedboat. Das ist Sam, mein 2 Jahre älterer Bruder. Er ist noch der harmloseste von allen. Niemand heißt Speedboat. Ach, dieser arme Junge hat doch gerade erst seinen Vater verloren. Speedboat, der Idiot. Dirk! Dirk, der Älteste. Ein Saftsack. Aber mich juckt es regelrecht von ihren Geschichten. Richtig schönes Kratzjucken. Joe Speedboat. Das ist ein Ding. Joe Speedboat. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tommy Wieringer. So, mein Schatz, alles, alles Liebe zum Geburtstag. Während ich geschlafen habe, bin ich 1 Jahr älter geworden. 14 Kerzen, mein Liebling. Jetzt puste mal ganz doll. Und Gesundheit. Mein Schlaf hat 220 Tage gedauert. Und zusammen mit der Reha waren es 10 Monate, bis ich wieder nach Hause durfte. Jetzt sitze ich im Rollstuhl mit einer kaputten Wirbelsäule und kann nur den rechten Arm bewegen. Es reicht gerade mal zum Wichsen. Raus! Sprechen kann ich vorläufig auch vergessen. Da ist doch sowieso nicht viel rausgekommen. Raus! Das ist der Stand der Dinge. Ich, Franzi Hermanns, ein funktionierender Arm mit 40 Kilo gelähmtem Fleisch dran. Aber Mom freut sich riesig. Die wäre auch schon für ein Ohr dankbar gewesen, zumindest solange es zuhört. Aber das Wunder meiner Wiederauferstehung, so nennt es Mom, ist eine große Belastung für die Familie. Ich muss gefüttert, sauber gemacht und von hier nach dort gekarrt werden. Vielen Dank. Sam! Dirk! Ihr nehmt ihn jetzt mit zum Jahrmarkt. Der Junge muss doch mal raus. Sam schiebt die Karre hastig durch die Straßen. Er will nicht von Leuten angehalten werden, die ihn über mich ausfragen. Dirk geht ein Stück vor uns her. Sein Rücken schämt sich. Er biegt in die Sonnenstraße ein, an der Kneipe de Sonne vorbei. Also doch kein Jammer. Wir kommen zum Ende des Dorfs, zu Hofings altem Bauernhof, der schon ewig leer steht. Hilf mir mal kurz! Die Reifen der Karre wollen nicht durchs hohe Gras voll Sauerampfer und Klatschmohn. Sie hieven mich durch die Tür der Waschküche ins Haus und fahren mich durch die Küche über den Flur ins große Wohnzimmer. Stell ihn ans Fenster. Stell ihn doch selbst ans Fenster! Ich geh echt nicht mit dem auf den Rummel, bloß weil sie das will. Sie? Das ist Mom. Wir sind gleich wieder da, Franzchen. Eine Stunde oder so. Und weg sind sie. Na klasse. Ein Bündel Krüppelholz in einer Bruchbude abgestellt. Ich habe Angst. Wilde Tiere. Kinderfänger. War da nicht was? Hallo? Hallo? Kannst du nicht reden? Braunes Gesicht? Wache Augen? Topfschnitt. Er dreht sich um und schaut aus dem Fenster. Sie haben dich hier abgestellt, was? Ich hab von dir gehört. Sie sagen, Mutter Maria hat ein Wunder an dir vollbracht. Tut mir leid, aber wenn das hier ein Wunder ist, wie soll dann Strafe aussehen? Breite Hände und breite Füße, auf denen er steht wie ein Samurai. Von Samurais habe ich zufällig Ahnung. Vom Seppuku, dem Weg des Sterbens, um die eigene Ehre zu retten. Bei dem man sich ein kurzes Schwert in den Bauch stößt und diesen von links unten nach rechts oben aufschlitzt. Ich heiße Joe Speedboat. Ich wohne erst seit kurzem hier. Am Achterraum. Kennst du das? Ich kann sehen, was Dirk an ihm nicht ausstehen kann. Wie Licht strahlt er es aus. Er hat keine Angst. Kurz was holen. Er verschwindet aus meinem Blickfeld. Ich höre ihn irgendwo im Haus herumgehen. Ist da seine Werkstatt? Als er wieder runterkommt, hält er eine Waschmaschinenschaltuhr und zwei Batterien in der Hand. Beim Umzug hatten wir Pech. Er setzt sich auf die Fensterbank, runzelt konzentriert die Stirn und verbindet die beiden Pole der Batterien miteinander. Ein Unfall. Da ist mein Vater gestorben. Dann erzählte mir Joe, wie es dazu kam. Er war gerade in Lohmark angekommen, er und seine Familie, als der große Umzugslaster in das monumentale Haus des Mandak-Clans raste. Fast bis zum Hinterteil ragte der Scania ins Wohnzimmer, wo Sohn Christoph mit dem Videospiel vor der Glotze saß. Der blieb totenstill sitzen. Auf der Kühlerhaube des Lasters lag der Oberkörper eines Mannes. Seine Arme hingen schlaff herunter. Sein Unterkörper steckte noch im Fahrerhaus. Hallo. Der Typ hielt immer noch seinen Joystick in der Hand. Wer bist du? Ich heiße Joe. Joe Speedboat. Joe schaute Christoph lange an. Dann wagte er den Blick zu dem Mann, der aus der Frontscheibe hing. Papa. Er streckte die Hand aus und legte sie ihm auf den blutigen Hinterkopf. Ganz vorsichtig strich er ihm über das Haar. Tschüss. Mein Lieber. Joes Mutter lag bewusstlos im Fahrerhaus. Der Unfall hat ihn zum Halbwaisen gemacht. Dass Joe sich später mit Christoph angefreundet hat, war so unvermeidlich wie Fisch am Freitag. Wie ein Meteorit ist Joe in unser Dorf eingeschlagen. Indem es einen Fluss gibt, der im Winter über die Ufer tritt, ein festes Netz, über das sich Gerüchte verbreiten, und einen Hahn im Dorfwappen. Der Hahn, der vor 1000 Jahren oder so eine Normannenbande vor den Toren von Lohmark verjagt hat, während unseren Urahnen nichts Besseres einfiel, als in die Kirche zu gehen, um zu beten. Aber wieso Speedboat? Das war irgendwann klar für mich. Ich hatte den falschen Namen und Speedboat passte einfach. Christoph hat natürlich allen gleich erzählt, wie Joe zu seinem Namen kam. Wie er wirklich hieß, hat Joe aber keinem von uns je verraten. Auch mir nicht. Und Joe? Naja, kennst du das? Hey, Joe. Where you going with that gun in your hand? Hey, Joe. I said where you going with that gun in your hand. I'm going to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Joe Speedboat also. Mit dem Namen kann man in die Welt ziehen. Joe feiert unser erstes Treffen mit einer Megabombe. So sehe ich das. In der Nacht sitzt ganz Lohmark kerzengerade im Bett. Hunde bellen, Leute stehen auf der Straße. Joes Name ist in aller Munde. Er hat ein Elektrizitätswerk in die Luft gejagt. Der Jahrmarkt hatte dann keinen Saft mehr. Immerhin kann ich mich wieder bewegen. Kaum zu glauben, aber ich kann mit der Karre geradeaus fahren und ich kann wenden. Bremsen ist am schwersten. Besonders, wenn ich den Deich hinunterfahre, über den langen Neck ins Deichvorland. Dabei werde ich viel zu schnell. Im Übrigen bin ich so spastisch wie nur irgendwas. Manchmal fliegen Sachen durch die Gegend, wenn ich nach ihnen greife. Aber in den Pausen zwischen den Zuckungen gelingt mir einiges. Ich muss viel üben. Und du, Joe? Was hast du denn in den Ferien gemacht? Ich gehe wieder in die Schule, weil mit meinem Kopf alles in Ordnung ist, auch wenn ich noch immer nicht sprechen kann. Ich musste da weitermachen, wo ich stehen geblieben war, in der 9. Also bin ich jetzt bei Joe und Christoph in der Klasse. Joe, hast du nicht gehört? Gewartet. Worauf hast du denn gewartet? Dass die Schule wieder anfängt. Endlich kann ich so lange in seiner Nähe sein, wie ich will. Entschuldigung. Was ist denn, Joe? Darf ich mal auf die Toilette? Natürlich. Joe. Hat der Vollidiot auf dem Klo eine Bombe gezündet? Die Hand halb ab. Eine Blutspur von den Klos nach draußen. Wir sehen Joe eine Zeit lang nicht wieder. Die misslungene Bombe hat ihn ganz schön beschädigt. Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus macht er mitten in der Klasse den Verband ab. Joe, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Gefahr ist da, wo man sie nicht vermutet. Er kommt zu mir und hält mir die Hand unter die Nase. Guck mal hier. So sieht Dummheit aus. Mir wird schlecht. Seine rechte Hand ist eine Art Fleischfantasie in Gelb, Grün und Rosa. Lose zusammengehalten von etwa 300 Stichen. Der kleine Finger und der Ringfinger fehlen. Bisschen frische Luft dran und fertig. Hast du auch die anderen Bomben gelegt? Quincy, der Kotzbrocken, mit dem ich wieder in derselben Klasse bin, weil er zum zweiten Mal sitzen geblieben ist. Spar dir deine Fragen. Bestimmt hast du's getan. Quatsch! Wer soll's denn sonst gewesen sein? Etwa Franzje? Franzje kann mehr, als du glaubst. Ich merke, wie sehr ich mir wünsche, dass er der Welt eins aufs Dach gibt. Wenn jemand dazu in der Lage ist, dann er. Was darf's denn zu essen sein für die Herren? Drei Riesenportionen Pommes mit Mayo und Erdnusssoße und vier Gabeln. Ich meine, es ist echt kein Problem für mich. Wirklich nicht. Es ist furchtbar peinlich, aber ich kann auch nicht allein pinkeln. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass Engel Ehlefeld mir dabei hilft. Er gehört zu den Typen, die einem in der Klasse jahrelang nicht auffallen. Fast so, als wäre er unsichtbar. Bis man ihn plötzlich sieht und rettungslos in sein Herz schließt. Los! Komm. So, die Pommes. Ich fahr dich aufs Klo. Und schafft der Kleine das allein? Ich meine das Essen. Ja, klar kann er das. Auf dem Klo zieht mir Engel die Hose runter und hängt meinen Schwanz in die Urinflasche, die ich immer bei mir habe. Ich versinke vor Scham in den Boden. Und wenn du kacken musst? Scheiße, nein. Kacken tue ich zu Hause. Mom hilft mir dabei. Ich lasse niemand anders an meinen Arsch. Als wir zurückkommen, sehe ich, wie sich Joe und Christoph weit über den Tresen hängen. Das Mädchen von der Imbissbude hat ein hübsches Gesicht und einen runden Körper. Weißt du überhaupt, warum dieser Laden Phönix heißt? Nein. Das ist ein mythischer Vogel, der aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht. Schon komisch, dass du das nicht weißt. Ach so, Entschuldigung. Heißt er denn so, weil er hier zum letzten Mal gesehen wurde oder so? Ja, genau hier hatte er sein Nest. Echt? Ganz echt. Das Mädchen holt eine neue Ladung Pommes aus dem Fett, schüttelt sie. Während Christoph, Joe und Engel auf ihr gewaltiges Hinterteil starren, das sich rhythmisch mitbewegt. Ich mache nirgendwo mit. Es geht nicht. Aber ich sorge dafür, dass ich in Bewegung bleibe. Nichts entgeht mir. Ich fahre zum Loch von Bethlehem. Aus dieser Grube holt das Asphaltwerk allen Sand. In der Dämmerung sehe ich Christoph und Joe. Sie fahren immer zu zweit auf einem Fahrrad. Christoph bei Joe auf dem Gepäckträger stehend. Wie bei einer koreanischen Zirkusnummer. Er verfolgt uns! Hallo Franz hier! Bist du ganz allein hergekommen? Was machst du denn hier? Er kommt näher und fasst mich am Arm. Verdammt, Christoph. Hier, fühl mal. Hat der da Beton drin oder was? Er wird rot. Was für ein Bizeps. Besonders im Vergleich zu seinem mickrigen Körper. Damit hat er recht. Mein ganzes Wachstum scheint sich in den letzten Monaten auf den Arm konzentriert zu haben. Er sieht aus wie der eines erwachsenen Kerls mit solchen Hubbeln und Adern überall. Meine Damen und Herren, hier kommt Franz der Arm. Franz der Arm. Aber trotzdem glaube ich, dass er uns folgt. Er darf hingehen, wohin er will. Folgst du uns? Nee. Siehst du? Alles in Ordnung. Tschüss, Franzje. Weg sind sie und drehen sich nicht mehr um. Eigentlich hätte ich Joes Freund werden sollen. Christoph ist kein guter Freund für ihn. Er ist so vorsichtig. Er hält ihn zurück, habe ich das Gefühl. Er bremst ihn aus und das darf nicht sein. Joe muss sich so auf Touren bringen können, dass er abhängt. Weil es zu früh passiert. Er hat alles durcheinander gebracht. Ich hätte bei ihm auf dem Rad sitzen sollen, nicht Christoph. Soll ich da etwa hoch? Eines Mittwochsnachmittags gebe ich Sam zu verstehen, dass er für mich ein Küken aus dem Nest holen soll. Schwachsinnsideen, sowas von durchgeknallt. Tiere helfen gegen die Einsamkeit. Nicht alle Tiere. Kaninchen zum Beispiel bringen gar nichts. Die sind ziemlich doof. Hunde nerven mich maßlos. Aber so eine Dohle? So eine kleine Krähe mit silbrigem Hals und milchblauen Augen? Dohlen sind niedlich. Und sie sind treu. Also ich weiß nicht, es ist ziemlich hoch. Er mault eine Weile, klettert aber schließlich den Baum hoch. Sam ist weder mit Intelligenz gesegnet, noch motorisch begabt. Als er nur noch einen Meter vom Nest entfernt ist, rutscht er ab. Verdammt nochmal, so ein Scheiß! Er hängt reglos zwischen Himmel und Erde. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Hilfe zu holen. Ich fahre so schnell ich kann. Joe wohnt im ersten Haus des Dorfes. Was gibt's, Franz, hier? Ich sehe schweigend zu ihm hoch. Okay, was ist los und wie machst du mir das klar? Ich gestikuliere wie wild in Richtung Teich und bedeute ihm mitzukommen. Nur kurz Schuhe anziehen. Er schiebt mich. Seine Hände sind mit Energie geladen. Ist es weit weg? Irgendwo auf halber Strecke bleibt er plötzlich stehen. Was ist das? Er zeigt auf den Köcher, in dem mein Fernrohr steckt. Ich habe es von Mom bekommen. Sie findet, dass das Zuschauen an sich mir schon hilft, die deprimierenden Gedanken an meine Behinderung zu verdrängen. Wow! Ein Kova 823 mit einer 20- bis 60-fachen Zoomlinse und einem 32er Weitwinkel. Oh. Das tust du also. Uns beobachten. Aber was du dir dabei denkst, bleibt dein Geheimnis, oder? Schamesröte überfliegt mein Gesicht. Ich, der ich glaubte, unsichtbar zu sein, weil niemand ihm mehr als eine halbe Minute Aufmerksamkeit schenkt, bin seinem Blick nicht entgangen. Was sollst du denn jetzt? Ich werde wirklich gesehen. Und das von dem einzigen Menschen, von dem ich wirklich gesehen werden will. Was ist hier, Sam? Sam hängt immer noch am Baum. Über ihm die Alarmrufe der Dohlen. Das ist eine kleine Krähe, stimmt? Scheiße, endlich, Mann! Joe läuft zum Baum, breitet die Arme aus. Los, spring! Holt euch die Scheißviecher doch selber runter. Geschickt wie ein Ninja klettert Joe den Baum hoch und ist gleich wieder unten. In der Hand hält er ein zusammengekauertes Küken. Mann, ist das hässlich. Und sowas willst du haben? Das Tierchen hat verschreckt hin und her flitzende Augen und einen breiten, flachen Schnabel. Seine rötlich-blaue Haut ist mit schmierigem Flaum bedeckt. Na, jeder braucht was zum Kuscheln. Die kleine Dohle soll Mittwoch heißen. Nach dem Tag, an dem ich sie bekommen habe. Und, glücklich? Ich bin jetzt 15 und ich gebe meinen Eltern zu verstehen, dass ich in dem Gartenhäuschen hinter ihrem Haus wohnen will. Inzwischen kann ich eine Reihe von Dingen selbst. Eine Dose mit Knackern aufwärmen zum Beispiel. In dem Häuschen habe ich angefangen, alles aufzuschreiben. Echt alles. Jedenfalls alles, was sich in meiner unmittelbaren Nähe abspielt. Beim Schreiben denke ich oft an den großen Samurai Miyamoto Musashi, der sagt, dass der Weg des Samurais ein doppelter ist. Der des Schwerts und der des Pinsels oder der Feder. Ich schreibe jeden Tag. Was Historiker und Archäologen in der Tiefe der Vergangenheit ausgraben, klaube ich in der Gegenwart auf, damit man irgendwann mal weiß, wie es wirklich war, damals mit Joe. PJ. Pecolian Jane. PJ reicht. Uns fallen die Augen aus dem Kopf. Sie trägt eine Krone von unbändigen Locken, die ihr sprudelnd auf die Schultern fallen. Ihre Haut ist blass. Ich habe noch nie so blaue Augen gesehen. Meine Tagebücher sind voll von PJ. Und du kommst wirklich aus Südafrika? Ja, aus Durban. Und wieso bist du jetzt hier? Sind halt harte Zeiten da unten. PJs Vater übernimmt die Praxis des Zahnarztes. Irgendwie muss der Himmel über Durban anders sein. PJs Augen spiegeln weitere Horizonte als unsere und Geheimnisse, die wirklich bedeutend sind. Starrt ihr mich so an? Ich glaube, ich würde gerne ein Referat über Nelson Mandela und die Anti-Apartheids-Bewegung machen. Na, ich gehe dann schon mal. PJs Mutter ist FKK-Anhängerin. Sie läuft in ihrem Garten nackt herum. Woher weißt du das, Engel? Der Briefträger bringt alle 3 Monate die Vereinszeitung der Nudisten. Können wir sie sehen? Es gibt eine hohe Mauer um den Garten. Okay. Wenn wir sie nackt sehen wollen, brauchen wir ein Flugzeug. Das Flugzeug ist das Mittel, mit dem wir den Himmel zwischen Frau Eilanders Beinen aufbrechen werden. Und Joe ist der Ingenieur, der das technisch möglich macht. Ich sehe das Flugzeug wachsen. Von den 18 Zoll Motorrädern vom Schrottplatz bis zum schönen glatten Propeller, den Joe auf einem Sportflugplatz in der Nähe ergattert hat. Aus geometrischer Sicht ist das Dreieck eine feste Konstruktion. Das Viereck nicht, das verschiebt sich irgendwann. Also sind Dreiecke die Basis jeder festen Konstruktion. Aha, genau. Unsere Flugzeughalle ist ein abgelegener Schuppen vom Bethlehem-Asphalt. Da Christoph der Sohn des Chefs ist, können wir tun und lassen, was wir wollen, solange wir keinen stören. Beim Schrotthandel meines Vaters holen wir die Federn eines Opel Kadetts, die den Aufprall bei der Landung abfangen sollen. Gut, wir können es jetzt bespannen. Jeder neuen Phase beim Bau des Flugzeugs geht eine Periode des Diebstahls voraus. Sie bauen bei Pubs einen Aluminiummotor aus einem zerbeulten Subaru aus und montieren ihn vorn ins Flugzeug. Woher hast du den Tank? Aus einem Motorboot. Oh, 5500 Umdrehungen! Joe arbeitet an den Flügeln, die an Gerippe aus dünnem Aluminium gemacht wird. An den 2 Hauptträgern sollen je 14 Flügelrippen befestigt werden. Franz hier? Jetzt bist du dran. Na dann. Zwischen Fingern und Daumen kneife ich die Rippen in die gewünschte Form. Wahnsinn! Wie stark der ist! Franz der Arm. Super. Halt ihn fit. Man kann nie wissen. Inzwischen ist es Winter geworden. Der Fluss tritt über die Ufer und gefriert. Damit hat Joe die perfekte Startbahn gefunden. Komm! Komm! Er hebt nicht ab! Er kriegt nicht genug Auftrieb! Joe rast mit einem Höllentempo auf die Bäume zu. Wenn er nicht bald wendet oder bremst, ist er tot. Oh Gott! Da! Er fliegt! Ja! Ja! Ja! Die Maschine steigt ein paar Meter in die Höhe und schießt über die Weidenwipfel hinweg. Er hat es geschafft. Bis jetzt habe ich noch nie jemanden getroffen, bei dem Ideen so selbstverständlich Wirklichkeit werden. Joe wagt es, das Unmögliche zu denken. Viele Leute können ihn deshalb nicht leiden. Die meisten sind durchschnittlich. Manche sogar schlicht minderwertig. Und alle reagieren sie empfindlich auf eine höhere Konzentration von Energie oder Talent. Haben sie selbst das Licht nicht, dann soll auch niemand sonst es haben. In letzter Zeit steckt wieder Leben in mir. Ich habe mir sogar vorgenommen, aus der Karre rauszukommen und ein bisschen laufen zu lernen. Ich bin jetzt fast 17, habe ab und zu eine Erektion, bin aber so verdammt spastisch, dass Selbstbefriedigung nicht wirklich hinhaut. Trotzdem spüre ich, dass es in diesem Körper irgendwo noch Möglichkeiten für eine feinere Motorik gibt. Und sind sie auch noch so klein? Heimlich übe ich, indem ich mich mit der rechten Hand am Tisch oder am Bett festhalte und mich mit aufgerichtetem Oberkörper auf den Knien über den Boden schiebe. Ich durchlaufe quasi die ganze Evolution nochmal von vorn. Jetzt habe ich gerade das amphibische Stadium erreicht. Ein Wunder, mein Liebling. So wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jubeln. Mom zitiert Jesaja. Manche Leute glauben eben lieber an Wunder als an Willensstärke. Und? Was? Ach, Mann, tu nicht so doof, Mann. Wieder ist es Sommer. Meistens liegen Joe und ich am Deich im Gras und rauchen. Lass mich nachdenken. Wir haben den Peugeot-Kombi von PJs Mutter vor der Polizeiwache gesehen. Weil Joe Erkundungsflüge über ihrem Haus gemacht hat, wird sie sich dort wohl beschwert haben. Was hast du gesehen? Haare. Ja, und? Was hat sie gemacht? Haare. Es waren Haare davor, da gab's nichts zu sehen. Mir scheint der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis zu stehen. Verdammt. Irgend sowas habe ich mir schon gedacht. Das Gras auf den Feldern schwelt und Schafe mit Sonnenstich müssen notgeschlachtet werden, weil die Bauern sich weigern, ihren Tieren den Schatten eines Baumes zu gönnen. Ich lerne zu trinken. Das ist das Einzige, was Dirk mir beibringt. Ozeanisches Trinken. So lange, bis man jedes Gefühl für Würde verliert und zu einem Tier unter Tieren wird. Du siehst aus, als wäre dir warm. Du fährst an der Kneipe de Sonne vorbei, aus der dein älterer Bruder kommt, weil er dich hat vorbeirollen sehen. Dirk hat schon ein paar Intus. Komm rein, Franzchen! Ein Bier für mich und meinen kleinen Bruder Albert. Albert ist der Mann hinter der Theke. Hey, guck nicht so böse, Franz hier. Dirk ist gefährlich aufgeknöpft und hat dich zum ersten Mal im Leben mein kleiner Bruder genannt. Du weißt genau warum. Du bist heute sein Zirkustier. Pass auf, Franz, das Bier läuft dir über die Fresse. Gib ihm noch eins, Albert. Mach schon und mir auch noch. Mein Bruder zahlt. Und nein! Jetzt reicht's aber. kein Bier mehr für Franzje. Jetzt komm schon wieder rein in den Scheiß. Noch zwei Bier. Dirk schäumt vor Wut. Er will mir eine runterhauen, wenn es nicht unanständig wäre, einen Behinderten in der Öffentlichkeit zu schlagen. Alle gleich, diese Jungs. Hey, Macker. Was soll denn das heißen? Wie, was soll denn das heißen? Wer ist hier wem gleich? Was willst du, Arschgeige? So ist es also! Im Handumdrehen hat mein Bruder den Kopf des Mannes auf die Theke geknallt. Blut schießt aus den Falten seiner Stirn. Jetzt gibt's das auf die Ohren, du! Als ich sehe, wie der Haufen Automechaniker und Maurer sich auf Dirk stürzt, für den ich nicht das kleinste bisschen Sympathie empfinde, geschweige denn Bruderliebe, geschieht etwas Komisches. Ich werde sauer. In mir wütet etwas. Vielleicht ist es der Ruf des Blutes. Völlig schwindelig von dieser neuen Erfahrung löse ich die Bremse und rase mit meiner Karre voll in den Haufen. Ich erwische den Mann, der mit dem Rücken zu mir steht und auf Dirk eindrischt. Er bekommt die Karre in die Kniekehlen. Mit der einzigen Waffe, die mir zur Verfügung steht, greife ich nach seiner Kehle. Mit meiner Hand. Meine Hand schließt sich fester. Die Finger versinken im Fleisch. Ich spüre Muskeln, die sich in Todesangst verkrampfen und wild pulsierendes Blut. Was für eine Lust. Welch ein Drang zu töten. Es ist ganz einfach. Nicht loslassen und zudrücken, mehr nicht. Nun lassen sie von Dirk ab und stürzen sich auf mich. Sie zerren an meinem Arm und dreschen gnadenlos auf mich ein. Ich weiß jetzt, dass ich eine neue Liebe gefunden habe. Den Alkohol. Franz hier. Schlägerei? Es ist mir anzusehen. Meine Augen sind schwarz von altem Blut. Und meine Braue mit 6 Stichen genäht. Sieht aus wie eine Kette aus lauter kleinen Spinnen. Ich bin in die Welt der Arschlöcher eingetreten. Ich gehöre in eine Familie, in der die Kerle sich gegenseitig den Schädel einschlagen. Ich bin tief gesunken. Und Joe weiß es. Was starrst du mich so an? Auf seinen linken Unterarm tätowiert er mit meergrüner Tinte seinen Namen. Joe. Er sagt nicht mehr viel. Ich habe eine stillschweigende, aber wichtige Vereinbarung nicht eingehalten. Darüber, wer wir sein wollen. Es ist eine Frage der Reinheit. Niemand soll uns Vorwürfe machen, dass wir Teil einer mangelhaften Welt sind, und dazu beitragen, die Menge an Beschränktheit zu vergrößern. Wir sind etwas Besseres. So war es ausgemacht. Aber ehe man sich versieht, hat man Blut an den Händen. Nix warum. Es ist so, wie es ist. Philosophie beginnt mit der Frage nach dem Warum. Meine Gedanken schweifen zurück zu der Zeit, bevor ich Joe kannte. Bevor ich 220 Tage weg vom Fenster war. So viele Fragen damals. Ich war mir sicher, dass das nicht alles sein konnte. Es war unmöglich, dass die Leute sich mit dem Leben und Sterben begnügten. Ein Geheimnis wurde mir vorenthalten. Etwas, das sie wussten, mir aber nicht sagten. Und das tausendmal wesentlicher war als alles andere. Hör auf mit dem Scheiß! Paps war nicht der Richtige für meine Fragen. Aber das hieß noch lange nicht, dass es keine Antworten gab. In den Augen der Leute war das ständige Fragen eine bodenlose Unverschämtheit. Nach und nach dämmerte mir die unermessliche Erkenntnis. Alle ahmten nur so gut wie möglich nach, was sie bei ihren Vorgängern gesehen hatten. Niemand wusste, was Sache war. Es war der reinste Amateurismus. Es ist, wie es ist. Nachts lag ich mit offenen Augen da und fürchtete mich mehr vor den Dingen, die nicht da waren, als vor denen, die da waren. So sieht's aus. In der Kirche saß ich hinten und spielte Karten, während der Pfarrer vorn sagte, es komme ein Mann, es werde Licht. Doch ich sah noch immer nichts. Die Schule war auch ein einziger Reinfall. Ich wurde regelrecht krank davon. Überall nur Mittelmäßigkeit und Gehorsam. Wenn wir wirklich das Maß aller Dinge waren, gab es keinen Grund, auf Erlösung zu hoffen. Als ich anfing, über Samurais zu lesen, war ich von ihrer spartanischen Selbstdisziplin beeindruckt. Sie begriffen zumindest die Notwendigkeit, sich ein Messer in den Bauch zu stoßen, wenn man seine Ehre verloren hatte und das Leben sinnlos geworden war. Ich lag rücklings im hohen Gras. Ich schaute in den wolkenlosen Himmel. Schön blau und so, aber mehr nicht. Es war ein Tag von Kreiselmähern. Ich muss ihn gehört haben, den Trecker, der die gefräßigen Messer zog. Er legt sich schon ins Gras und schläft, wenn gemäht wird. Dann ist man selbst schuld. Das Vorderrad des Traktors zertrümmerte mir den Brustkasten und brach mir das Rückgrat. Doch die Messer des Kreiselmähers erwischten mich nicht. Manche nennen das Glück, andere Pech. Obwohl ich eindeutig auf dem Weg zum Ende war, glaube ich manchmal, dass ich gewartet habe. Auf einen Grund zurückzukommen. Vielleicht war Joe dieser Grund. Hey, Franz hier. Hast du Lust mitzufliegen? Nicht lange, nur eine kleine Runde, damit du weißt, wie es sich anfühlt. Okay. Ich hiefe mich aus der Karre, greife zum Flügel des unbeschreiblichen Flugzeugs und hangele mich in das Innere hinein. Mensch, du kannst ja laufen. Wenn man das Laufen nennt. Los geht's, Franzje. Joe löst die Handbremse und wir rollen durch das offene Tor von Bethlehem Asphalt. Klappen raus! Wir heben ab. Die Erde wird kleiner. Schräg unter uns sehe ich den Fluss und das Deichvorland. Joe dreht 90 Grad nach rechts, sodass wir Richtung Lomag fliegen. Unter uns sehe ich einen Mann die Fähre klar machen. Da ist PJ! Ich habe sie längst gesehen. Aber sie ist nicht allein. Ei, ei. Job Kokschneider. Schicki Micki, Job. Das Arschloch. Wir alle hassen Jobi. Er besitzt das Objekt unserer Leidenschaft. Hand in Hand betreten sie die Fähre. Romantischer Ausflug, schätze ich. Joe bringt den Steuerknüppel nach links. Der linke Flügel senkt sich und der rechte kommt hoch. Ich habe das jauchzende Gefühl zu fallen. Der Fluss funkelt und ich versuche, alles in mir aufzunehmen, um es nie wieder zu vergessen. Halt dich fest! Ich denke an den Tod. Daran, dass Joe und ich zusammen... Und dann fürchte ich mich auf einmal weniger. Wir verlieren zu schnell an Höhe! Er versucht, so niedrig wie möglich zu fliegen. Ich spüre, wie sein Körper sich vor Anspannung verhärtet. Zieh hoch, Mann, zieh hoch! Die Flügel beben beunruhigend. Wir sind immer noch viel zu schnell. Dann setzen die Räder mit einem Schlag auf. Wir donnern über das Gelände. Unsere Geschwindigkeit nimmt rapide ab. Kurz vor der Werkshalle bringt Joe die Maschine zum Halten. 2 Meter vor uns steht Christoph. Ganz schön knapp. Es ist die Lösung. Wirklich. Franzje. Wir haben lange darüber geredet. Wenn es nicht geht, lassen wir uns was anderes ein. Lass ihn erst mal anfangen. Es hat noch niemandem geschadet, was tun zu müssen. Glaubst du, man konnte früher einfach tun, was einem einfiel? Schatz, es ist ein Anfang. Und dann hast du das Abitur bestanden und dann das. Paps stellt sich den Eintritt in mein Berufsleben so vor. Ich soll von Tür zu Tür fahren und Altpapier einsammeln. Weil die Freundlichkeit mir gegenüber eine gute Tat ist, werden die Leute mitmachen. Wir haben Papier im Überfluss, um daraus Briketts zu pressen. Es ist echt die Lösung. Der Garten entwickelt sich zu einer Werkstatt. Das Papier wird in einer Waschmaschinentrommel gespült und aufgelöst und danach fülle ich es in die Presse. Seitlich ist ein Hebel angebracht, mit dem ich den Papierbrei drücke, um das Wasser herauszupressen. Die feuchten Briketts lege ich zum Trocknen auf ein Regal. Ich nehme sie mit auf den Schrottplatz. Im Winter verkaufen wir sie zum Verheizen an die Kunden. Joe und Engel haben als Vorbereitung für ihr nächstes Leben den Tag der offenen Tür diverser Hochschulen besucht. Joe ist von der Ingenieurschule enttäuscht. Nix für mich. Kann ich mir alles selber beibringen? Da riecht's nach gar nichts. Das meint er wortwörtlich. Er geht seiner Nase nach. Ich war mit Engel an der Kunsthochschule. Nur so, zum Spaß. Da gibt's Fräsmaschinen, Schweißgeräte. Da riecht's nach Maschinenöl. Freie Kunst also für Joe. Engel meldet sich für den Fachbereich Illustration an der Uni in Enschede an. Christoph wird zum Jurastudium nach Utrecht gehen. PJ hat schon eine Bude in Amsterdam und sich an der Uni im Fachbereich Literatur eingeschrieben. Als Job Cooksnyder sie dort mal besuchte, soll sie ihn wie einen Fremden behandelt haben. Meine Erleichterung ist riesig. Ich gönne PJ niemandem. Sie ist meine kostbarste Illusion. Höchste Zeit, mal wieder nach Hause zu kommen. Schon wieder November. Ich bin überglücklich, ihn zu sehen. Ich war 2 Wochen in Amsterdam. Bei PJ. Ich hatte mit meinen Kommilitonen einen Ausflug ins Van Gogh-Museum gemacht und, ja, dann einfach beschlossen, ein bisschen länger in Amsterdam zu bleiben. Da ist mir PJ eingefallen. Ich brauchte ja was zum Pennen. Ich wende die Augen ab. Eifersucht ist genauso deutlich sichtbar wie eine Sonnenfinsternis. In den Zimmerecken ihrer Butze standen tote Pflanzen rum. Und zum Frühstück fand ich im Kühlschrank eine halbe Packung Hüttenkäse und 1 Liter fettarme Milch. Sitzt du schon lange so im Dunkeln? Am Abend ist sie dann wiedergekommen. Entschuldige, ich bin immer so angespannt, wenn ich von Arthur komme. Arthur? Arthur Metz, der Schriftsteller, mein Lover. Mein Freund, sollte ich besser sagen. Arthur hasst Fremdwörter. Und dann hat sie mir sein letztes Buch in die Hand gedrückt. Mein sanfter Tod. Er schreibt auch Gedichte. Nachts bin ich immer bei ihm. Tagsüber will er allein sein. Er kann nicht schreiben, wenn jemand in seiner Nähe ist. Er ist so sensibel. Alles bringt ihn durcheinander. Wenn ich 10 Minuten zu spät komme, will er schon wissen, wo ich gesteckt habe. Sowas? Er ist so gestört wie nur was. Hat schon 3 Selbstmordversuche hinter sich. Aber er zeigt mir alles Mögliche. Mit ihm ist es total anders. So, Franzia. Jetzt weißt du, wie es um sie steht. Dass Joe sein Studium geschmissen hat und vorhat, in Lohmark zu bleiben, wird mir erst klar, als er anfängt, bei Bethlehem Asphalt zu arbeiten. Er ist wieder auf dem Gelände, wo er einmal ein Flugzeug gebaut hat. Diesmal als Angestellter von Christophs Vater. Er bekommt Fahrstunden im Bagger und trägt einen orangefarbenen Overall. Im Freien muss er einen Helm tragen. Die Dinger sind ein richtiger Renner. Das sagt Paps jedes Mal, wenn er eine neue Fuhre Briketts auf den Anhänger lädt. Schatz, Besuch für dich. Zigarette? Franz hier? Heute ist ein Glückstag. Da ist was im Busch. Er hat diesen zu Land, zu Wasser und in der Luft Blick, der etwas, eine Beschleunigung ankündigt. Wie viele von den Briketts hast du eigentlich schon gemacht? 1000? 2000? 1000. 2000. Und wie viele machst du noch? Nochmal 1000? Ich halte 5 Finger in die Luft. 5000? Scheiße, Franzia. Willst du noch jahrelang Zeitung pressen? Ja. Zeitungen zu Brennstoff pressen ist meine Mission. Pass mal auf. Ich habe in den letzten Monaten im Bagger massig Zeit gehabt. Zum Nachdenken. Und ich sag dir jetzt, warum heute ein Glückstag ist. Ich bin der Meinung, dass dein Arm was zu bedeuten hat. Ich habe mir überlegt, wie wir aus diesem außergewöhnlichen Arm die beiden Dinge herausholen können, zu denen der Mensch verurteilt ist. Geld und Ansehen. Du, Franzje Hermanns, bist nämlich ein Armwrestler. Arm drücken. Zu zweit an einem Tisch mit den Armen in der Mitte und versuchen, den anderen runterzudrücken. Ja, du bist dafür wie geschaffen. Du warst jetzt fast 10 Jahre im Trainingslager mit der Karre und den Briketts und so. Jetzt ist die Zeit für die Ernte gekommen. Franzje, wir brauchen bloß loszulegen. In ganz Europa werden Wettkämpfe abgehalten. Ich werde dein Manager, wir teilen den Gewinn und, ja, und obendrein springt eine gute Geschichte für uns raus. Nein. Nein. Warum denn nicht? Denk du erst mal drüber nach. Kein Bock. Hau ab. Joe geht ohne ein Wort. Und als er am nächsten Wochenende kommt, um mit mir zum Schrottplatz zu fahren, weil er Ersatzteile für einen alten Bagger braucht, scheint er das Thema vergessen zu haben. Paps ist hinten in der Werkshalle. Komisch. Nirgends kann ich ein Schild Briketts zu verkaufen entdecken. Ich frage mich, wie Paps die Dinge an den Mann bringt. Hallo Jungs, was für eine Überraschung. Jo, was kann ich für dich tun? Tja. Das ist der Moment, in dem ich bemerke, wie Paps erschreckt. Ich drehe meine Karre um 90 Grad. Ein langer, kalter Schauer läuft mir den Rücken hinunter. Ich blicke auf eine riesige Mauer von Papierbriketts. 1000, 2000, 10.000, wer weiß. Eine Isolation für die Außenwand. Junge! Die ganze Zeit hat Paps kein einziges Brikett verkauft. Mich aber ständig für immer neue bezahlt. Scheiße! Junge! Ich guck mal nach den Kühlern. Was bleibt mir schon anderes übrig, als mein Glück mit Armdrücken zu versuchen? Ich beginne zu trainieren. Joe und ich arbeiten auf unser erstes Turnier in Lüttich hin. Ich habe die Hanteln mitgebracht. Eine Ladung Eiweißpräparate. Erdbeergeschmack. Zusätzlich zum stundenlangen Muskeltraining fahre ich täglich in meiner Karre nach Westerfeld hin und zurück. Das sind mehr als 8 Kilometer. Der Rückweg führt mich an PJs Elternhaus vorbei. Das harte Training hat zur Folge, dass ich jetzt eine Art Elefantenfuß im Ärmel trage. Nächste Woche gibt's Vanille. Dann studiere ich natürlich in dem Buch über Samurais, dem Gorin no Sho. Vor allem die Kapitel über den Schwertheiligen, den Felsenleib und den Schatten bezwingen. Schlagen Sie mit einer raschen Bewegung zu und schreien Sie den Gegner dabei an. Bei H holen Sie aus und bei Ho schlagen Sie zu. H. Ho. Ha! Ho! Ha! Ho! Super! Joe ist klar, dass ich als Ansporn zum Üben einen Gegner brauche. Er findet Henny Osterloh. Henny ist Tellerwäscher und nach mir der schweigsamste Mitbewohner Lohmarks. Er ist über 50, bärenstark und hat das Hirn einer Schildkröte. Alles klar, Franz, ja? Joe platziert uns genau gegenüber und malt mit Kreide ein Viereck auf den Tisch. Um meinen Ellenbogen herum. In dieser Box müsst ihr drin bleiben. Wer mit dem Arm über die Linien kommt, hat verloren. Und jetzt, los! Henny hält den Arm unbeweglich. Er hat sich also für die abwartende Strategie entschieden. Überlässt es mir, anzugreifen. Ich denke an den Abschnitt selbst zum Gegner werden. Der Tisch knarrt und ich spüre, wie Henny ein bisschen nachgibt. Dann übt er aber eine Art offensiven Gegendruck aus. Seine Verteidigung baut sich auf wie eine Schlechtwetterfront. Langsam sacke ich weg. Hey, Franzje! Ich will ihn nicht enttäuschen. Und 3 Minuten. Unentschieden. Und? Normal? Klar. Okay. Go! Mit dem Feuersteinfunkenhieb gehe ich gleich voll in die Offensive. Arm und Schulter zittern vor Energie. Mensch! Supermann! Absolut super! Du hast einen 40 Kilo schwereren Mann besiegt! Ja! Wenn du pissen musst, sagst du es, okay? Ende Oktober fahren wir nach Lüttich zu unserem ersten öffentlichen Wettkampf. Joe hat sich einen alten Leichenwagen gekauft, ein Oldsmobile, und ihn auffrisiert. Und steht was auf dem Spiel. Werden wir es schaffen, unsere Ideen zu verwirklichen? Werden wir Sklaven oder Herren sein? Snickers oder so? Nee. Joe hat eine Liste der 40 stärksten Armwrestler in der Leichtgewichtsklasse ausgedruckt. Auf Platz 1 steht der Name eines Libyers. Islam Mansour. Nur 1,75, aber ein unglaubliches Monster. Zum Armdrücken kam er in der Fremdenlegion. Das ist unser Mann. Oh, oh, unser Mann. Willst du was trinken? Musst aufs Klo. Endlich kommen wir in Lüttich an. Der Veranstaltungsort ist eine Kneipe mit dem Namen Metropol. Mein erster Gegner heißt Gaston Bravo. K.O.-System. Wer verliert, fliegt raus. Kurz bevor es losgeht, werden Wetten abgeschlossen. In der Kneipe sind mindestens 100 Leute. Unter der Decke hängen Rauchwolken. Ich sehe tätowierte Muskelpakete in Netzhemden. Mein Fuß zappelt furchtbar. Ich soll im 5. Kampf drankommen. Mesdames et Messieurs, François Lebrun. In echt? François Lebrun? Joe lacht und hebt mich aus der Karre, um mich an den Tisch zu setzen. Kleiner Scherz. Gaston Bravo. Der Schiedsrichter sucht meinen Gegner, der sich am Tresen festhält und wild gestikulierend auf mich zeigt. Was ist? Da kommst du oder nicht? Gaston Bravo will nicht gegen mich antreten. Nicht gegen einen Rolli. Genauso wie Fußballer nicht gegen ein Mädchenteam spielen wollen. Nach einigem Hin und Her kommt er an den Tisch. Ich greife seine Hand. Eine ängstliche Hand. Ready? Go! Ich sitze einem Mann gegenüber, der das Spiel seines Gegners wegen nicht mehr ernst nimmt. Als Rache für die Beleidigung drücke ich mit aller Kraft. Zu 0 für François Lebrun. Mach ihn alle! Ready? Go! Gaston Bravo, schöner Junge. Ohne mich aufzuregen, drücke ich ihn langsam, aber sicher gegen die kalte Tischplatte. Ah! 2-0. Der Sieger heißt François Lebrun. Keine Chance hatte der gegen dich! Keine! Hey, was ist denn los? Warum heulst du denn? Hör mal, Franzje. Wir sind nur hier, weil du im Rollstuhl sitzt. Verstanden? Wenn die Karre nicht wäre, hättest du nie im Leben so einen Mordsarm. Das hängt direkt zusammen. Mensch, du hast gerade einem Stiernacken aus dem Fitnessstudio eine reingewirkt. Willst du ein Bier? Ja. Es folgen 5 weitere Kämpfe, die ich bis auf einen alle gewinne. Danach verteilt Joe mit breitem Casino-Grinsen den Gewinn. 5.000 geteilt durch 2. Noch nie habe ich so viel Geld besessen. PJ ist wieder bei ihren Eltern. Angeblich soll viel Sport treiben den Testosteronspiegel erhöhen. Wahrscheinlich träume ich deswegen so viel von PJ. Kann man vom Geschlechtsakt träumen, wenn man es noch nie gemacht hat? Die wirkliche Besonderheit meiner Träume besteht darin, dass ich aufrecht gehe, renne und springe. Und wenn ich mit PJ schlafe, bin ich unversehrt. Es geht dir nicht so gut. Wie nicht gut? Er hat sie verprügelt. Ihr Schriftsteller. In einem Anfall von Raserei. Sie lässt sich nicht blicken. Joe und ich gehen zum Blumenladen in der Breedstraat und lassen einen Blumenstrauß zusammenstellen. Auf ein Kärtchen schreibe ich: Wir sind zu Hause. Deine Freunde, Joe und Franzje. Das nächste Turnier in einem Wiener Arme-Leute-Viertel ist ein Fiasko. Ich muss einfach noch unheimlich viel trainieren. Wieder hören wir, dass PJ zerschunden nach Hause gekommen ist. Sie weigert sich aber, Anzeige zu erstatten. Dann, plötzlich, an einem Samstagmorgen, steht sie vor mir. Ich störe hoffentlich nicht, Franzje. Joes Mutter sagte, dass Joe vielleicht hier wäre. Nee. Ich biete ihr den Stuhl mir gegenüber an. Jetzt sehe ich ihre gespaltene Oberlippe. Zwei Klammern halten den Riss zusammen. Auf ihrem Kinn prangt eine hässliche rote Beule. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Nette Karte habt ihr mir geschrieben. Aber du, Franzje, ich hab gehört, dass du bei irgendwelchen Wettkämpfen mitmachst. Mit deinem Arm? Wrestling. Zwischen uns steht der Gartentisch. Ich nehme die Ausgangsposition ein und bedeute ihr, dasselbe zu tun. Oh, und jetzt? Ich drücke ein bisschen und sie drückt zurück. Mehr nicht? Oh, nochmal, ich will fühlen, wie stark du bist. Ich stelle den Arm wieder auf den Tisch und drücke sie gelassen auf die Tischplatte. Sanft, als würde ich sie auf ein Bett legen. Ich konnte mich gar nicht wehren. Sowas. In der kommenden Woche wollen wir zu einem Turnier nach Rostock. Islam Mansur soll auch kommen. Ich lade sie ein, mitzukommen. Rostock? Wo liegt das denn? Islam Mansur ist nicht gekommen. Stattdessen treffe ich auf Asiaten, Schwarze und einen Haufen Osteuropäer und ich schlage sie alle. Danach gehen wir zum Italiener im Zentrum von Rostock essen. PJ füttert mich mit Quattro Stagioni. Ich rauche und trinke in unsäglichen Mengen. In Bahnhofsnähe finden wir ein Hotel. PJ bekommt ein Einzelzimmer und Joe und ich teilen uns eins mit Doppelbett. PJ wünscht uns eine gute Nacht und geht. Ich habe gesehen, wie du es mit dem Russen gemacht hast. Du hast ihn langsam zu dir gezogen, aber so, dass er es nicht gemerkt hat. Einfach genial. Hast du noch was zu trinken? Ach, scheiße. PJ hat den Wein. Ich gehe kurz rüber. Ich wache auf. Der Radiowecker steht auf 3.52 Uhr. Das Licht brennt. Joes Bettseite ist unberührt. Er ist seit 2 Stunden weg. Eine lähmende Erkenntnis breitet sich in meinem Körper aus. Joe und PJ. Die bestie Eifersucht frisst an meinen Eingeweiden. Er muss doch wissen, was ich für PJ empfinde. Das macht ihn technisch zum Verräter. 4.37 Uhr, er ist immer noch weg. Joe und PJ. Soll ich sie erwürgen? Das kann doch gar nicht gut sein. Du siehst doch, was dabei rauskommt. Wir sind wieder zu Hause. Mein Unterarm und meine Schulter tun höllisch weh. Mom sieht mich besorgt an. Gelassen lege ich ihr 10 Hunderter auf den Küchentisch. Was soll das? Für dich? Ich brauche dein Geld nicht. Du bist mein Sohn. Nimm's! Ich will das so! Na gut. Danke. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Geld. Mittags kommt Joe vorbei, um nach mir zu sehen. Gib mal deinen Arm her. Tigerbalsam tut jetzt gut. Mensch, was ist denn los? Was ist denn das für eine Grabesstimmung hier? Bist du heute überhaupt schon draußen gewesen? Ich schiebe meine schlechte Laune auf den Muskelkater. Mein Freund und meine Traumliebe haben das Dreieck gebrochen. Das Dreieck, das die Basis jeder festen Konstruktion ist. Ich habe mich aus der neuen Verbindung gelöst. Ein schwebender Punkt in der Finsternis. Irgendwie bin ich echt froh, dass der Schriftsteller es so vermasselt hat. Nicht übers Prügeln und so, aber trotzdem. Sonst wäre es nie passiert. Jetzt ist alles anders. Heute beim Aufwachen hatte ich das Gefühl, dass etwas auf mich wartet. Etwas Gutes. Und Wichtiges. Gegen die Attacken rasender Eifersucht masturbiere ich mich dumm und dusselig. Danach fahre ich stundenlang den Deich entlang. Wie soll ich Joe und PJ aus meinem Leben streichen? Zu einem Übel fliegt auch Mittwoch weg. Ich hatte ihn freigelassen und zum ersten Mal kommt er nicht zurück. Wo ist er hin? Antje! Antje! Warte! Bleib stehen! Engel ist tot. Sein Vater hat eben angerufen. Es war ein Unfall. Komm, komm nach Hause. Wie ist es denn passiert? Er hat einen Hund auf den Kopf gekriegt. Was? Das klingt ziemlich surreal. Vielleicht war es Kunst. Es ist so surreal, dass für den Bruchteil einer Sekunde diese Hoffnung aufflammte. Was? Wenn es gar nicht stimmt. Und Engel uns nur in Angst und Schrecken versetzen will. Engels Vater hat angerufen. Die Beerdigung ist übermorgen. Engel hat die Schwerkraft entdeckt. Nur langsam durchdringt mich die Erkenntnis, dass ich Engel nie wiedersehen werde. Vielleicht ist es sein Tod, der mich davon abhält, mich von PJ und Joe zu trennen. Bei Musashi lese ich über das Sterben. Wenn sie ihr Leben opfern, müssen sie all ihre Waffen einsetzen. Es ist falsch zu sterben, solange sie noch nicht alle Waffen gezogen haben. Ich bin reif für Islam Mansur. Unsere Begegnung soll in Posen stattfinden. Joe findet es selbstverständlich, dass PJ mitkommt. Islam Mansur stelle ich mir vor wie Muhammad Ali. Aber er ist nur ein kleiner Schwarzer. Mit allerdings enormen Schultern. Dennoch kostet es mich 2 Flaschen Bier, um meine nervösen Zuckungen in den Griff zu kriegen. Und gegen den muss Franz hier antreten. Ja. Der Armheilige, endlich. Ich vertraue dir. Er stellt den Ellenbogen auf. Erst danach sieht er mich an. Hervortretende Augen, viel weiß. Seine Handflächen sind hell. Wir geben uns die Hand. Bombenfest. Go! Mansur und ich, schnell werden wir zum Mittelpunkt des Universums. Ich empfinde ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Genugtuung. Das Ergebnis ist unwichtig. Nur die Vorbestimmtheit dieses Augenblicks spielt eine Rolle. Was ist, Franzje? Ich spüre einen rasenden Schmerz in meinem Arm. He broke his arm. Mansur lässt meine Hand los. Scheiße, Mann! I'm sorry. It was a good fight. Hospital! Hospital! Er muss sofort ins Krankenhaus. It was a spiritual fight. You are a strong man. Der Rest? Schmerzstellende Spritze, Elle richten, Schiene, Gips, Armschlinge, Scheiße. 2:39! Ja, und da müsste weggesagt. Wie eine Ewigkeit. Du hast kein bisschen nachgegeben. Ja, stell dir vor, dein Arm wäre nicht gebrochen. Du hattest eine Chance, echt. Was soll's, ein paar Monate, Franz, hier, dann geht's weiter. Ihr habt doch einen Knall. Schlaf heute Nacht bei uns im Zimmer, falls du pissen musst und so. Check schon mal ein. Ich fahr tanken, damit wir morgen gleich zurück können. Joe gibt PJ seinen Pass und geht zum Auto. Ein schöner Bruch. Gar nicht ausgefranst. Tut's weh? Geht so. PJ nimmt auch meinen Pass und schiebt mich zur Rezeption. Bevor sie die Pässe auf den Tresen legt, blättert sie den von Joe auf. Ich schnaube vor Protest. Ich weiß genau, was sie vorhat. Sie will Joes echten Namen lesen. Also kennt nicht einmal sie ihn. Das ist verboten. Bist du denn nicht neugierig? Verdammtes Miststück, natürlich bin ich neugierig. Hier, guck mal. Bevor ich die Augen schließe, sehe ich für den Bruchteil einer Sekunde Joes Foto. Ich darf es nicht sehen. Joes Name ist sein einziges Geheimnis. Als ich die Augen wieder öffne, schwebt immer noch sein Ausweis vor meiner Nase. Name Ratzinger, Vorname Achille Stefan. Heißt er? Oh, super. Na dann auf ins Bettchen. In dieser Nacht kotze ich das ganze Zimmer voll. Joe hilft mir aufs Klo. Ich schreie. Ich glaube, dass ich ihn um Vergebung anflehe. Und du schreibst alles auf? In den darauffolgenden Wochen kümmert sich PJ viel um mich. Sie fährt mit mir spazieren und füttert mich abends mit Knackern. Darf ich es lesen? Es freut mich, dass PJ sich für meine Aufzeichnungen interessiert. Ich versuche zu schätzen, wie lange sie brauchen wird, um all meine Hefte zu lesen. Mindestens 10 Stunden. Wenn mir wegen Joe nach Schuldgefühlen zumute ist, halte ich mir vor, dass es eigentlich nicht viel mehr ist als ein Austausch von Intimitäten. Er kennt meinen Schwanz, weil er mir beim Pissen hilft, und ich kenne seinen Namen. Er hat ja PJ. Es ist nur gerecht, dass ich dafür etwas von ihm genommen habe. Außerdem sehe ich, dass PJ Joe in Gedanken Achille nennt. Eine gewisse Achtlosigkeit hat sich in all ihre Liebesäußerungen geschlichen. Jeder Kuss und jeder Blick ist getränkt mit Ironie. Es ist so schön. Hast du nicht Lust, dich in die Wiese zu legen? Komm, ich helf dir. Was ist los, Franz, hier? Die Atmosphäre ist auf einmal geladen. Du schreibst so witzig und geistreich. Wirklich. Als nächstes spüre ich ihre Hand zwischen meinen Beinen. Es ist die Hand Gottes. Ganz schön steif. Gute Hand, warme Hand. Langsam fängt diese Hand an, mir einen runterzuholen. Dann gleitet ihre Hose zu Boden. Sie setzt sich rittlings auf mich. Hast du schon mal? Sie beugt sich vornüber und legt die Hände auf meine Brust, während ihr Unterleib sich vom Rest auf und ab bewegt. Für das Ende meines Leidens entschieden. Die Lust mit PJ im Tausch gegen meinen einzigen Freund scheint mir ein vortreffliches Geschäft zu sein. Wenn ich mich nur nicht so elend fühlen würde. Ja, fang langsam wieder an mit dem Training. Denkt Joe, dass einfach alles so weitergeht wie bisher? Weißt du, Franz, hier, weißt du, was die treibende Kraft der Geschichte ist? Angst. Und Übermut. Zuerst Angst. Das sind all die Gedanken und Gefühle, die einem sagen, dass man was nicht kann. Aber das Einzige, was man wissen muss, ist, was man braucht. Joes Obsessionen hingen immer mit Bewegung zusammen. Vom Verbrennungsmotor angetriebene Bewegung. Und weißt du, Franz, hier Energie, mit der nichts passiert, die ungenutzt verpufft, zerfällt zu Wärme. Wärme ist die niedrigste Form von Energie. Und Wärme ist Verlust. Entropie. Das Gesetz des unwiederbringlichen Verlusts. Zu viel Wärme macht schlapp. Man wird schläfrig davon. Das ist das Problem vieler Ehen. Und was ist die Lösung? Ein Auto kaufen. Weil Leben Bewegung ist. Mann, bin ich müde. Joe hatte sich einen Bagger gekauft und ihn aufrisiert, um an der Rallye Paris-Dakar teilzunehmen. Mensch, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe manchmal solche Angst. Seit Engel gestorben ist, habe ich das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann sogar riechen. Angst. Wie ein Besessener arbeitet er an dem Bagger. Er sucht extreme körperliche Anstrengung gegen Qualen, die er nicht gut ausdrücken kann. Er wird zum Menschen. Nackt, ängstlich und einsam, wie alle anderen auch. Wenig später macht er sich auf den Weg nach Marseille, wo das Rennen beginnt. Wir sehen ihn eine ganze Zeit nicht wieder. Joe. Hm? Nächste Woche findet unsere alljährliche Gala der Studentenbewegung statt. Ja, und? Joe ist von der Rallye wieder zurück. Ich wollte dich fragen, ob ich PJ dazu einladen kann. Ich finde kein anderes Mädchen. Du musst PJ fragen, nicht mich. Also begleitet PJ Christoph. Keiner kann sich vorstellen, wie Christoph zu so einem schönen Mädchen gekommen ist. In dieser Nacht wird er entjungfert. Jetzt sind wir alle drei durch ihren Schoß verbunden. Im darauffolgenden Sommer erzählt Christoph Joe, dass er eine Beziehung mit PJ habe und sie sich definitiv für ihn, Christoph, entschieden habe. Und dass sie Joe nicht mehr sehen wolle. Joe schlägt Christoph weder zusammen, noch reißt ihm den Kopf ab. Er steigt ins Auto und lässt in der Nähe von Osterbeek den Motor platzen. Das letzte Stück geht er zu Fuß nach Hause. Dann kommt der Tag von Christophs und PJs Hochzeit. Sie heiraten kirchlich und PJs Kleid platzt aus allen Nähten wegen des Kindes, das bald zur Welt kommt. Wir können alle den Motorenlärm hören. Verdammt! Das Ding über uns ist nichts anderes als unser altes Flugzeug. Es fliegt tief und hinten dran hängt ein Banner, auf dem steht: Die Hure des Jahrhunderts. Die Hure des Jahrhunderts. Ich ersticke fast vor Lachen. Du Arschloch. Verdammtes Arschloch! Christoph rennt zum Auto und holt das Jagdgewehr seines Vaters aus dem Kofferraum. Er schießt daneben, denn das Flugzeug hat sich schon entfernt. Schweigend und fassungslos starren die Gäste auf PJ. Was hat das alles zu bedeuten? Die Hure des Jahrhunderts. Mein Lachkrampf findet kein Ende. Manchmal erinnere ich mich an das Seppuku, den sauberen, geraden Schnitt. Doch das ist nichts für mich. Ich habe meine Ehre nicht verloren. Ich habe sie weggegeben. Und zwar bei vollem Bewusstsein. Joe Speedboat. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tommy Wieringer. Aus dem Niederländischen von Bettina Bach. Hörspielbearbeitung Andrea Ghetto. Es sprachen Franzje, Jens Wawritschek. Joe Speedboat, Andreas Fröhlich. Christoph, Konstantin Graudus. Engel, Andreas Köhler. In weiteren Rollen Ercan Altun, Katrin Angerer, Klaus Dittmann, Michael Griem, Nadja Kruse, Robert Lenke, Jona Müß, Rainer Piwek, Uli Plessmann, Heidemarie Rohweder, Ole Schlosshauer, Wolf-Dietrich Sprenger, Christoph Thomanik und Marc Zippel. Komposition Sabine Wortmann, Schlagzeug Philipp Bernhardt, Gitarre Rico Repotente. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Stefanie Porath-Walsch. Regie Andrea Ghetto. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2007. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.